Und eins, wo man dann in den späteren Jahren schon in der Hauptschule die Schundromane. Meine Mutter hat mir immer weg, die hat mir immer weggenommen, die Schundromane. Und zwar war das Rolf Doring, Tom Schack, Jörn Farow, Pete Strong. Ja, diese Schundromane, Großromane. Die sind getauscht worden. Nicht? Aber das war ja nicht einmal so arg, es war ja nichts Anrüchiges dabei. Nein, nein. Im Gegenteil, man hat ein bisschen Geografie zu lernen können. Von sechs oder so, aber das war irgendwie gesteuert, dass man das da auch aufkommt. Hast du gehabt deine 10 Bücher und dann bist du gegangen im Park. Und da hast du gesagt, du hast doch oder was anderes zum Beispiel. Ich war schon eingeschrieben in der Arbeiterbücherei. Ja? Und was haben wir da, für Bücher ausgeliehen, hauptsächlich? Nein, Karl May, will ich gar nicht sagen. Aber was Dominik, war denn das? Hans Dominik. Zukunft. Atomgewicht 500 zum Beispiel. Das ist Atom. Oder was noch? Also von Afrika allerhand. Ja. Aber der Dominik, der war... Der Hans Dominik war ein wunderbarer Autor.